Deutschlandradio Kultur. Politisches Feuilleton. Schluss mit Entern und Kentern. Zum Untergang der Piraten von Philipp Banse. Ich habe die Piraten bei ihrem rasanten Aufstieg beobachtet. Damals auf den Parteitagen nach ihrem größten Erfolg, dem Einzug ins Berliner Landesparlament 2011. Auch ich war angetan von ihrer Energie, vom Willen, den Politikmodus umzukrempeln, basisdemokratischer und transparenter zu machen und vom Plan, Politik thematisch ins 21. Jahrhundert zu bringen. Das machte alles irgendwie einen größeren Sinn. Hatten nicht die Grünen Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf die politische Agenda gesetzt, 30 Jahre zuvor? Und jetzt, genau eine Generation später, war die Welt digital. Doch Gesetze garantierten jedem Deutschen zwar ein Telefonbuch, aber keinen Internetanschluss. Natürlich ist so eine Partei auch immer Protest gegen den Status quo. Doch anders als die AfD, heute wollten die Piraten aus den Trümmern kein Gesellschaftsmuseum bauen, in das nur weiße Männer mit ihren Ehefrauen Einlass finden. Die Piraten wollten mehr Demokratie, mehr Teilhabe, mehr Offenheit, mehr Zukunft. Für mich war das, als gehorchte die Zeitgeschichte Naturgesetzen. Und die Piraten waren die logische nächste Phase. Die Piraten holten das Internet in die Politik und gingen an dessen Schattenseiten zugrunde. Mit den digitalen Werkzeugen wollten sie Politik transparenter machen, bürgernäher, kollaborativer. Doch statt respektvoll auf Augenhöhe Argumente zu tauschen, übernahmen die Trolle die Diskussion. Jeder konnte mitmachen, jeder konnte kaputt machen. Die Piraten haben sich zerfleischt, Parteifreunde haben sich öffentlich den Tod gewünscht. Da regten sich auch bei mir erste Zweifel. Auch die Grünen haben sich gestritten, klar, aber sie hatten kein Twitter und Facebook. Und diese permanente, hemmungslose und öffentliche Schlammschlacht der Piraten hat Einigung, Konsens und vor allem Professionalisierung verhindert. Führende Piraten litten schnell an Filterversagen. Die Flut der Beschimpfungen beschädigte ihre Psyche. Sie lockten sich aus. Doch Trolle trollen nur in Foren, in denen Menschen auch ernsthaft diskutieren wollten. Da machen die Piraten keine Ausnahme. Aus ihren Reihen rekrutierten sie einige sehr talentierte Politiker, viele davon in der Berliner Landtagsfraktion. Weißband, Lauer, Delius und Co. haben sich in die Politik genördet, Traditionen hinterfragt, Politikfelder kompetent beackert und die Piratenpartei längst entnervt verlassen. Dabei hatten die Piraten von Anfang an eine, wie ich fand, so einfache wie bestechende Idee, wie Menschen wie sie politische Debatten führen können, basisdemokratisch, effektiv und verbindlich. Liquid Democracy hieß das, eine Software, mit der politische Konzepte, Satzungen, Gesetze kollaborativ entwickelt und auch beschlossen werden können. Wie jede gute Idee machte Liquid Democracy im Alltag auch Probleme. Und als es darum ging, dieses radikale Prinzip bundesweit verbindlich zu machen für die Partei, haben die Piraten gekniffen. Das war der Anfang vom Ende. Die Trolle haben gewonnen, das Forum ist leer und verwaist, die Partei tot und fast pleite. Doch die Bilanz der Piraten kann sich eigentlich sehen lassen. In Berlin haben sie gute Oppositionsarbeit geleistet, Anfragen gestellt, den Innensenator genervt. Das größte Verdienst der Piraten ist denn wohl auch ihr Einfluss auf Inhalte und Modus der anderen Parteien. Netzpolitik, Digitalisierung, Transparenz, heute fester Bestandteil aller Parteiprogramme. Minister, Abgeordnete und Regierungssprecher twittern, sind für alle Bürger ansprechbar, auch dank der Piraten. Und jetzt werkeln ihre besten Leute sogar direkt bei FDP, SPD und den Linken. Und das, finde ich, ist eigentlich gar kein so schlechter Hack des politischen Systems.